Ich lese uns die Verse 10 bis 14 aus dem 13. Kapitel. Das ist das letzte Kapitel im Hebräerbrief. Dort heißt es weiter: Wir haben einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hütte pflegen. Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den hohen Priester in das Heilige für die Sünde, deren Leichname werden verbrannt außerhalb des Lagers. Darum hat auch Jesus, auf das er heiligte das Volk durch sein Eigenblut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Zur Erinnerung, dieser Text auch im Hebräerbrief sollte ja dazu dienen und soll dazu dienen, zu erkennen, dass in Jesus Christus das absolute Heil der Seele von Gott gegeben worden ist. Dass die Suche aufgehört hat nach Frieden, nach Vergebung, nach Geborgenheit. Die Suche hat aufgehört, weil in Jesus Christus all das vorhanden ist. Und hier wird nun an die hebräische Gemeinde geschrieben, aber zugleich auch an uns, die wir ja mit eingepfropft sind in diese hebräische Gemeinde, dass wir in der Entschiedenheit und Absonderung zu Jesus hin leben sollen. Wir wissen, im Alten Testament steht ja, dass das Israel, das Volk, auch in der Absonderung leben sollte, als Volk gesehen, unter den Nationen, sollte sich nicht vermischen mit den anderen Völkern, sondern rein bleiben und ein Gefäß sein, das Gott gebrauchen konnte, um sich dort zu verwirklichen in seinen Verheißungen. Was er für die gesamte Menschheit zugesagt hat, wollte er durch dieses abgesonderte Volk Israel schenken. Zum einen ja, dass er uns die Gebote gegeben hat, den Maßstab, der vor Gott gilt, vor ihm gilt, wonach sich alle Menschen ausrichten können, aber zugleich auch merken, dass sie nicht die Möglichkeit haben, dies alles zu erfüllen. Und Gott hat sich vorgenommen, den Erlöser, den Vollbringer dieser Gebote, den Vollender zum ewigen Leben unter die Menschen zu senden. Darum hat er sich ein Volk abgesondert, was nicht in der Vermischung mit anderen stehen sollte, sondern ein reines Gefäß bleiben sollte, damit Gott handlungsfähig unter ihnen ist. Wir lesen natürlich auch in der Schrift und haben das ja aus der Geschichte auch miterleben können, dass dieses Volk, was in der Absonderung leben sollte, das nicht immer getan hat, sondern haben über die Grenzen des Landes geschaut, wie es den Heiden geht, was die machen. Und dass es denen zum Teil vielleicht sogar materiell ganz gut ging, obwohl sie nicht an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten. Und dass sie auch ein schönes Leben irgendwie äußerlich gesehen führen. Das ist ähnlich wie bei uns, wenn wir mal so in die Menschheit reinschauen, wir staunen, was die Leute für Geld haben. Millionen und Milliarden. Und es sind meistens Leute, die gar nicht mal an Gott glauben. Ja, da möchten wir doch auch ein kleines Millionchen abhaben. Und dann gucken wir mal über den Rand und vielleicht kriegen wir da was, nicht? Und dann werden solche Angebote wie Glücksspiele gemacht. Ja, du kannst 1 Million gewinnen, warum denn nicht? Das heißt, man macht ganz gerne dann mit dem Volk, das nicht an Gott glaubt, mit. Und das soll nicht sein. Der Hebräerbrief mahnt ganz neu, dass Israel in dem Falle in der Absonderung bleiben sollte. Und die Gemeinde, die dann durch die Erlösung in Jesus Christus entstanden ist, auch in der geistlichen Absonderung stehen soll. Die Gemeinde Jesu ist ja kein sichtbares Volk, das wir sagen könnten, eine Nation, so wie Deutschland, sondern ein unsichtbares Volk und lebt unter den Völkern in verschiedenen Räumen und Arten, auch unter verschiedenen Umständen. Aber geistlich soll diese Gemeinde, dieses geistliche Volk abgesondert bleiben bei dem Erlöser. Denn wenn die Absonderung nicht immer wieder bestätigt wird im Leben des einzelnen Gläubigen, wird er auch unbrauchbar für die Wirkungskraft Gottes. Das heißt, er wird wieder allein bleiben. Wir haben ja Beispiele, das sage ich so im Vorspann, Beispiele auch in den Sendschreiben in der Offenbarung, wo der erhöhte Herr deutlich sagt, wenn ihr nicht bei mir in der Absonderung bleibt, kann ich euch nicht mehr gebrauchen zum Zeugnis. Dann wird der Leuchter weggestoßen, ich werde euch ausspeien aus meinem Munde. Ihr habt solche unter euch Nikolaiten, das ist ja ein Begriff für die, die sowohl der Welt als auch dem Herrn leben wollen, und ihr ändert das nicht, da kann ich euch nicht mehr gebrauchen. Deswegen die Mahnung, in der Absonderung bei dem Erlöser zu bleiben. Denn das Kapitel 12 sagte ja, schaut doch mal, eigentlich hätte doch Jesus Christus ein schönes, auch äußeres schönes Leben hier haben können. Er war der Reine, der Sohn Gottes. Er hatte keine Begrenzungen, aber er nahm eure Schuld auf sich. Er ließ sich sozusagen in eine Begrenzung bringen und erduldete den Tod für euch. Er blieb in der Absonderung zum himmlischen Vater, um euch Gutes zu tun. Und an ihn sollen wir denken, aber nicht nur in Gedanken theoretisch, sondern in der Praxis. Und im 13. Kapitel haben wir ja schon gelesen, was alles in dieser geistlich abgesonderten Gemeinde geschehen kann und soll. Eben in der brüderlichen Liebe kann man dann bleiben. Das funktioniert. Dann kann man auch untereinander sich annehmen und aufnehmen. Und man kann auch mitleidig sein mit den Geschwistern, die vielleicht in Bedrängnis sind oder gebunden sind irgendwie. Und man braucht nicht die Dinge dieser Zeit festzuhalten. Geiz muss nicht in dem Leben der abgesonderten Gemeinde Jesu sein. Sie darf freigebig sein, einander segnen, auch mit guten Gaben, und immer wieder auf die Führung des Herrn achten. Und hier wird jetzt nun ein Beispiel gegeben für die heilige Absonderung, eine Erinnerung an den alttestamentlichen Gottesdienst. Diese Angesprochenen verstanden das, weil sie ja diese 5 Opfer, die gebracht werden konnten zur Stiftshütte oder zum Tempel später in Jerusalem. Die Stiftshütte war ja ein ambulanter Tempel, der während der Wüstenwanderung immer mitging, aber später dann in Jerusalem wurde der Tempel etabliert, festgesetzt. Und dann gab es diese 5 Opfer, die man bringen sollte und durfte. Da waren zum Beispiel Opfer, die Gott gefallen haben, ein Brandopfer. Man konnte also ein Opfer bringen, total, einfach als Geschenk. Als Geschenk, ich will jetzt nichts dafür, sondern ich gebe es ganz. Und dann durfte man Speisopfer bringen, Gott zu einem süßen Geruch. Das war immer, hatte was mit Mehl und Öl zu tun. Man konnte das Mehl verarbeitet bringen. Entweder konnte man es gebacken bringen oder eben in der Pfanne gebraten oder auf dem Grill geröstet. So steht's in der Bibel. Ja, und mit Öl. Und diese Geschenke dann, auch das Speisopfer und ein Dankopfer, der Rest davon gehörte immer den Priestern, sie durften davon essen. Aber dann gab es auch dieses Sündopfer, das Sündopfer, was man bringen durfte und musste, wenn man gemerkt hat, dass man mit Gott nicht mehr im Reinen ist. Und von diesem Opfer durften die Priester nichts essen. Denn dieses Blut, dieses Opfers, wurde zur Versöhnung vor Gott ausgeschüttet und der Leib dieses Opfertieres wurde dann außerhalb des Lagers verbrannt, entsorgt. Es durfte nicht Das Sündopfer durfte nicht in der Gemeinde der Gläubigen bleiben. Das heißt, die Sünde musste ganz raus aus dem Lager. Und dieses Beispiel gibt hier der Schreiber, um deutlich zu machen, wo derjenige hingehen soll, der sich zu diesem Opfer bekennt. Die Opfer zur Sühnung, zur Vergebung mussten ja gebracht werden, um überhaupt in Israel vor Gott bestehen zu können. Wenn jemand gesündigt hat und brachte kein Opfer, dann wurde er gar nicht mehr gesegnet im Rahmen des Gottesdienstes. Es war ein Bruch zwischen Gott und dem Menschen. Der Segen blieb einfach aus. Und deswegen, wir können verstehen, im Neuen Testament fragten die Jünger Jesus über den Blindgeborenen, wer hat hier eigentlich gesündigt, die Eltern oder er selber? Da stimmt doch irgendwas nicht, denn wir haben aus der Erfahrung gelernt, dass wenn ein Bruch zwischen Gott und uns ist, fällt der Segen flach. In Israel war das gang und gäbe. Denn es steht ja geschrieben im Alten Testament, wenn du das tust, dann wird dein Backtrog gesegnet, dann wird deine Tiere gesegnet, dein Haus wird gesegnet, der Kindersegen, alles wird gesegnet. Wenn das Wort Gott hältst du es nicht, dann wird das nicht gesegnet. Ganz im Gegenteil, dann kommen vielleicht Dinge, die dir gar nicht gefallen. Das kannten sie. Deswegen brachten sie, sobald sie gemerkt haben, dass sie gesündigt haben, ein Sündopfer. Ein Sündopfer, um wieder vor Gott leben zu können. Dieses Sündopfer, da lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 4, Vers 1 bis 7, ging ja so vor, dass man dieses Tier brachte, seine Hand auf den Kopf legte und seine Schuld bekannte. Jetzt war das Tier schuldig. Die Schuld wurde von dem Menschen weggenommen, das Tier war schuldig. Und wer schuldig ist, muss sterben. Also muss das Tier jetzt sterben. So ging das vor. Ja, das können wir da nachlesen. Und weil dieses Tier schuldig ist, musste es zwar das Blut, das eigene Blut zur Versöhnung vergießen, aber es selbst durfte weiter nicht mehr in der Mitte des Volkes bleiben. Das lesen wir auch bei der Priesterweihe in 3. Mose 8, 14 bis 15 und Vers 17. Da mussten die Priester ja auch für sich erstmal ein Sündopfer geben, damit sie geheiligt werden. Und auch das Tier konnte nicht weiter genutzt werden, das Fleisch vielleicht zur Speise. Und auch gerade am Yom Kippur, in diesem Jahr fällt ja Yom Kippur Erev, der Abend, der Beginn des Yom Kippur auf den 3. Oktober, das ist ja eben der nationale Feiertag, nicht? Hier Zusammenführung von Ost und West, Mauerfall, nicht? Ja, 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. An diesem Yom Kippur fand genau dasselbe statt. Es wurde ein Tier für das Volk geopfert, das Blut wurde in das Allerheiligste gebracht vor Gottes Angesicht und das Tier musste dann außerhalb des Lagers verbrannt werden. Es gab sogar zwei Tiere. Ein anderes Tier, ihr kennt ja diesen Ausdruck, wenn man mit jemand nicht einverstanden war, also den schicke ich in die Wüste. Das ist so ein Gang und Gäbe, so ein Volksmund, so ein Ausdruck, aber der kommt aus der Bibel. Denn es war ein Tier, ein Ziegenbock, auf den die Sünde gelegt werden muss und der musste in die Wüste gejagt werden, dem Azazel geopfert werden und da musste der irgendwo sterben. Die Sünde muss raus aus dem Volk. Ja, den schicken wir in die Wüste. Das ist dieser Begriff. Viele Begriffe wissen wir gar nicht, wo sie eigentlich herkommen, aber sie kommen, weil die Juden unter den Nationen lebten und die kannten diese Ausdrücke, ne? Den wir in die Wüste schicken. Und so wurde das auch am Yom Kippur gemacht. Die unschuldigen Tiere, so müssen wir sagen, und das ist dieser Vergleich hier, sie litten anstelle des schuldigen Menschen. Das Tier wurde schuldig und musste die Konsequenz der Schuld tragen, nämlich den Tod. Den Tod. Und das ist auch von Jesus Christus gesagt. Da will jetzt hier der Schreiber des Hebräerbriefes anknüpfen und sagen, so ist das ja hier auch geschehen. Schaut mal, ihr habt Versöhnung bekommen durch das Tier, auf das eure Schuld gelegt worden ist. Ihr seid frei ausgegangen. Natürlich war das immer nur so lange, bis ihr wieder neu gesündigt habt. Dann musste wieder neu ein Tier geopfert werden. Aber Jesus ist genau so ein Tier, ein Lamm geworden, was allerdings geopfert wurde nur einmal und das für immer. Auf ihn wurde die Sünde gelegt und er musste die Konsequenz der Sünde tragen, dem Tod nämlich, sein Blut vergießen. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 18, Christus hat einmal für unsere Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Also hier wird genau das gesagt, nicht? Der Unschuldige für die Schuldigen, so wie das Tier, das unschuldige Tier für die schuldigen Menschen, musste das Tier geopfert werden. Er, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er sie zu Gott führte. Also es ging immer um das Verhältnis zu Gott, auch bei den Tieropfern. Ging es, dass irgendwie man mit Gott und vor Gott weiterleben konnte, bis man festgestellt hat, oh, da ist schon wieder was passiert, da muss ich ein neues Opfer bringen. Sonst kann ich mit Gott nicht weiterleben und er wird mich nicht segnen. Und das tat Jesus auch als dieses Lamm Gottes, dass er uns in die Gegenwart Gottes führte. Und dieses in die Gegenwart Gottes geführt sein, heißt, dort bleiben zu sollen. Das will der Schreiber des Hebräerbriefes sagen. Du sollst jetzt bei Gott bleiben. Du sollst nicht wieder in die Welt gehen. Du sollst nicht wieder dem Geist der Welt Raum geben. Denn in den Versen zuvor, im Vers 9 hatten wir gelesen, lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Passt auf, geht nicht wieder dahin, ja? Lasst euch nicht von Gott wegtreiben, denn das Herz soll fest werden durch die Gnade in Jesus und nicht durch irgendwelche Handhabungen wie Speisen und andere Gesetze und Gebote, die man versucht einzuhalten. Also, auf dass er sie zu Gott führte, er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und hier merken wir schon, nach dem Geist lebendig gemacht heißt, dahin hat euch dieses Opferlamm Jesus geführt. Dahin. Und er ist genauso geopfert worden wie die Tiere. Das heißt, er musste auch außerhalb des Lagers sein, weil er die Sünden trug. Er musste aus Jerusalem raus, wo der Tempel stand, wo Gott redete. Er musste, denn Sünde kann im Zentrum des Glaubens nicht stehen bleiben. Er hat gelitten, indem er die Sünde auf sich nahm, aber auch die Schmerzen, die damit verbunden waren. In Jesaja 53, Vers 4 und 5 wurde das ja schon geweissagt. Also hier wird ja Bezug genommen auf das Alte Testament, um deutlich zu machen, schaut, jetzt bleibt bei diesem Lamm. Jetzt bekennt euch zu diesem Lamm, Jesaja 53, 4 bis 5. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir dachten, er sei von Gott geschlagen und gemartert. Nein, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, so wie auf diesem Sündopfer. Die Strafe liegt auf dem Opfertier, damit wir frei sind. Durch seine Wunden sollen wir geheilt sein und Frieden haben. Und wenn das so ist, auch im Psalm 22 lesen wir ja schon die prophetische Vorschau, was mit diesem Lamm geschieht. Hände und Füße werden durchgraben, die Gebeine trennen sich, so heißt es dort, und wilde Pfarren haben ihn umgeben. Warum? Weil er diesbezüglich zur Sünde gemacht wurde. Zur Sünde wurde er gemacht, deswegen tat man ihm all das an. weil er mit unserer Sünde beladen sozusagen ein Sünder wurde, zur Sünde gemacht wurde, obwohl er keine eigene Sünde hatte. Aber er erduldete all das, was ein Sünder eigentlich erdulden müsste. Schon in Jesaja 50, Vers 6 und 7 wird von Jesus gesprochen, oder er spricht selbst durch den Geist dort: Ich hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, man hat mich angespuckt. Der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden, darum habe ich mein Angesicht dargeboten wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Also hier hat er ganz bewusst die Folgen der Sünde erduldet, nicht? Ich meine, wir kennen das Bild ja auch, wenn jemand sehr ärgerlich ist über einen, und früher im Mittelalter hat man das sogar gemacht, jemand, der was Schlechtes gemacht, den führte man durchs Dorf, den durfte man mit Unrat beschmeißen und anspucken, durfte man auch. Und auch heute ist das manchmal so, da spucken die Leute vor dem anderen aus, weil man ihn so verachtet, weil er so was Schlechtes gemacht hat. Vielleicht spuckt man ihn sogar an. Und all das nur wegen des Schlechten. Jesus wurde eben dieses Lamm, so eben wie das Opfertier im Alten Testament, was man einfach dann töten musste und durfte, weil es sündig war. Er litt also, er hat gelitten, haben wir gelesen, draußen vor dem Tor. Er hat gelitten. Ja, er hat gelitten. Unsere Schmerzen und Verwundungen hat er getragen. Er war verachtet, verhöhnt, man spie ihn an. Er, der eingeborene Sohn Gottes, kam also nicht nur, um mit hoher Hand und Macht den Satan zu zerschlagen, die Macht des Satans zu zerschlagen, sondern er kam auch, um die Anrechte, die der Widersacher am Leben der Menschen, an deinem, meinem Leben gewonnen hat, zu bezahlen und letztlich dann zu zerbrechen. Also nicht nur ihn schachmatt zu setzen, sondern auch das, was er verlangt, von den Menschen zu geben, nämlich ihr Leben. Und Jesus hat sein Leben für unser aller Leben eingesetzt. Darum also musste er aus dem Lager heraus, um zu bezahlen, was wir nicht bezahlen konnten. Denn wer etwas getan hat, was Schlechtes, hat es nicht nur als Last für sich getan, sondern damit gleicherweise auch den anderen belastet. Wenn jemand was gestohlen hat, dann ist er selber in eine Furchtsituation gekommen, dass er nicht entdeckt wird. Er muss ständig aufpassen, dass man nicht entdeckt, dass er der Dieb war. Und zugleich hat er den geschädigt, dem er das Portemonnaie vielleicht weggenommen hat. Das heißt, es hat immer eine Wechselwirkung. Nicht nur die Tatsache, ich habe gestohlen, sondern auch die Auswirkung, dass ein anderer bestohlen ist, musste bereinigt werden. Wir haben mit unserer Sünde andere belastet und vor allen Dingen vor Gott. Und auch das musste bezahlt werden. Auch das, deswegen musste Jesus angespuckt werden, weil ich andere belastet habe und sie quasi und mich dann hätten anspucken dürfen. Ich müsste verurteilt werden, weil ich da gestohlen habe. Nicht? Verstehen wir die Zusammenhänge. Es ging also nicht nur um dem Satan den Kopf zu zertreten, sondern es ging auch darum, den Schaden, der entstanden ist, aus dem Mittel zu tun durch Bezahlung. Denn wer zum Beispiel auch gelogen hat, leidet darin, dass er diese Lüge als Geheimnis mit sich tragen muss und möglichst keiner entdeckt. Aber zugleich belastet er den Nächsten mit dieser Lüge, über den er Falsches erzählt hat und verleumdet hat. Denken wir mal einfach auch an Adam und Eva. Eva widerstand nicht der Versuchung, von dem Baum des Guten und des Bösen, der Erkenntnis, zu essen. Sie hörte auf den Satan, der durch die Schlange zu ihr sprach und sie verunsichern wollte, dass darüber das Gottesgebot recht ist. Und sie aß davon, aber nicht nur das, sondern sie gab auch ihrem Mann davon, dem Adam. Und was war die Folge? Das war nicht nur eine Übertretung, dass sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, das wäre das eine, sondern es stellte sich sofort bei beiden Furcht ein. Erstens spürten sie, dass sie nackt waren und es war ihnen unangenehm. Das war ihnen vorher nicht unangenehm und sie wollten bekleidet sein. Und dann versteckten sie sich vor Gott. Diese Folgen der Furcht muss auch beglichen sein. Denn es heißt ja im Johannesbrief, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die Liebe treibt die Furcht aus. Das muss also auch weg. Nicht nur die Sünde, dass sie vom Baum gegessen haben, muss beglichen werden, sondern die Folge auch der Sünde. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gabe Gottes, das ewige Leben in Jesus Christus. Alle diese Leiden bis zum Tod hat Jesus auf sich genommen und hat sie auch geschmeckt, gespürt, diese Leiden, obwohl er keine eigene Sünde hatte. Denn Paulus schreibt es ja in 2. Korinther 5 auch so deutlich, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und so wie er zur Sünde gemacht ist, musste er dann auch behandelt werden. Das ist der Grund. Er ist nicht als ein Märtyrer deswegen am Kreuz gestorben, weil er die Wahrheit verkündigte. Nein, er ist am Kreuz gestorben, weil er zur Sünde gemacht worden ist und musste die Folge dieser Sünde tragen für uns. Und dieser Vergleich mit dem Opfer im Alten Testament, das verstand die hebräische Gemeinde. Und sie sollten merken, jetzt müssen wir in der geistlichen Absonderung bei diesem bleiben. Bei diesem bleiben, der uns erlöst hat. Denn Jesus selbst hatte schon vorgeschattet gesagt, nur wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der muss kein zweites, kein drittes Opfer bringen, sondern in diesem einen Opfer ist alles enthalten. So heißt es dann, oder in unserem Text hieß es dann weiter, draußen vor dem Tor. Draußen vor dem Tor. Alle Opfer, so wie wir schon sagten, die mit Sünde zu tun hatten, die durften nicht von den Priestern behalten werden. Also das Fleisch durfte nicht gegessen werden, diese Tiere mussten außerhalb des Lagers verbrannt werden. Im Gegensatz zu den Dankopfern, das Fleisch der Tiere, durften sie essen. Nur die Innereien sollten geopfert werden. Und so draußen vor dem Tor. Wir lesen auch schon in Johannes 19, Vers 17, dass Jesus sein Kreuz trug und ging hinaus an die Schädelstätte. Golgatha, er ging hinaus. Wir könnten natürlich jetzt sagen, rein menschlich gesehen, naja, sie haben ihn da rausgetrieben. Nein, er ging hinaus. So wie er gesagt hat im Johannesevangelium, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Ich muss mit der Sünde raus. Er ging hinaus nach Golgatha, als zu der zur Sünde gemachte. Er ging heraus aus Jerusalem, um deutlich zu machen, dass Sünde nicht in der Gegenwart des Tempels, in der Gegenwart Gottes beherbergt werden kann. Mit seinem eigenen Blut ging er in das Allerheiligste, haben wir gelesen. So wie man das mit den Sündopfern gemacht hat, auch zum Yom Kippur, ins Allerheiligste, um das Volk zu versöhnen. Und so ging er hinaus aus Jerusalem, um mit seinem Blut auch in das Allerheiligste in den Himmel einzuziehen. Und da sagt nun der Schreiber des Hebräerbriefes ganz deutlich, da müsst ihr hin und da müsst ihr bleiben. Lasst uns hinausgehen zu ihm. Was bedeutet das? diese Aufforderung, die jüdische Gemeinde, die hebräische Gemeinde war ja immer noch mitten in der Gruppe des hebräischen Volkes, die auch anders handelten. Und wir wissen, wie es dem Stephanus zum Beispiel erging, der wurde ja gesteinigt, als er Jesus bekannte. Und die wussten, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann stoßen sie uns vielleicht hinaus aus dem Volk oder wir werden isoliert. Wir lesen auch in der Schrift, viele Priester bekannten nicht, dass sie an Jesus glaubten, aus Angst. Oder wiederum andere aus dem Volk bekannten nicht Jesus, weil sie sonst aus der Synagoge gestoßen worden wären oder aus dem Tempel. Und somit fordert jetzt aber doch der Schreiber des Hebräerbriefes auf, ihr müsst rausgehen, ihr müsst euch zu diesem Opfer bekennen. So wie ihr im Alten Testament euch auch zu Yom Kippur, zu diesem Opfer bekannt habt, was in die Wüste geschickt worden ist und das andere wurde geopfert und wurde das Fleisch auch außerhalb des Lagers dann verbrannt. Da habt ihr Danke gesagt. Da müsst ihr euch jetzt bekennen, selbst wenn sie euch rauswerfen, denn ihr seid jetzt an den neuen Geist angeschlossen und ihr sollt nicht mehr mit dem Geist dieser Welt leben, sondern im Heiligen Geist. Und da sollt ihr bleiben. Hinausgehen und seine Schmach tragen heißt doch eigentlich zu bekennen, dass er um meinetwillen daraus gegangen ist. Wenn ich hinausgehe aus dem Lager und seine Schmach mittrage, dann sage ich ja, Christus starb für mich. Deswegen will ich nicht mehr die Vermischung mit dem anderen zulassen. Ich bekenne mich zu ihm. Ich bekenne mich zu dem, was er geschenkt hat, diese Absonderung durch den Heiligen Geist. Das ist das eine. Hinausgehen aus dem Lager, also geistlich aus dem Lager, bedeutet auch, dass wir das, wofür Jesus Christus gelitten und gestorben ist, ablegen wollen. Geht hinaus aus dem Lager, tut nicht mehr dasselbe wie vorher. Ich sagte ja, im alten Bund war es ja oft so, man brachte ein Opfer und dann fiel man natürlich wieder in dasselbe und musste wieder ein neues Opfer bringen. Ja, jedenfalls war man bemüht, nicht dasselbe zu tun, aber man hatte ja nicht die Kraft. Paulus sagt, ich habe nicht die Kraft, ich will das Gute tun, schaffe ich aber nicht, ich tue immer wieder das Schlechte. Also das heißt, ich musste immer wieder ein Opfer bringen. Jetzt bekenne ich, indem ich ganz auf der Seite Jesus, egal ob die anderen Menschen mich ablehnen, bekenne ich, dass ich das, wofür Jesus gestorben ist, ablegen will. Ich lese mal drei Bibelstellen, die uns das auch deutlich machen. Einmal Römer 6,2, wo Paulus sagt, im Vers 1 sagt er, was wollen wir denn dazu sagen? Sollen wir in der Sünde bleiben, damit die Gnade noch mächtiger wird? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben, der wir doch abgestorben sind? Wir wollen das, wofür Jesus gestorben ist, nicht mehr, sagt er. Dann heißt es in Epheser 4, Vers 22, sind ja alles Briefe des Apostel Paulus, der er selbst aus dem Stamme Benjamin war, also ein Israelit, und kannte auch die Opfer des Alten Testamentes und die Entschiedenheit, sich zu diesen Opfern zu bekennen. Da sagt er in Kapitel 4, Epheser 4, Vers 22, so legt nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich verderbt. Er wollte damit sagen, also jetzt geht auch hinaus aus dem Lager, bekennt euch zu dem Opfer Jesu und greift das alte Leben nicht wieder auf. Das ist die geheiligte Absonderung, in der auch Gemeinde Jesu stehen soll. Absonderung vom Geist dieser Welt, der genau das Gegenteil will von dem, was Gott sagt. Ja? Jetzt legt das von euch ab, wofür Christus gestorben ist. Noch eine Stelle, Kolosser 3, 8 bis 10. Legt alles ab von euch. Und dann wird genannt, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat. Also hier werden einige Kriterien genannt, wofür Jesus gestorben ist. Für meinen Zorn ist er gestorben. Für meine Boshaftigkeit ist er gestorben. Jetzt soll ich herausgehen aus dem Lager und sagen, ja, ich bekenne mich dazu zu diesem Opfer und ich will das, wofür Jesus gestorben ist, nicht wieder aufgreifen. Das heißt, in einer Absonderung leben für Jesus. Und der Herr schenkt ja dann auch diese Kraft durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Und ein drittes, herausgehen aus dem Lager, das heißt bekennen, dass wir in der Konsequenz dieses Opfers stehen möchten und das Leben hier mit Gott führen wollen. Also nicht nur, dass wir sagen, wir wollen das alte Leben nicht wieder aufgreifen, sondern wir wollen zugleich aktiv jetzt neu mit Gott leben. Das schreibt Paulus auch in Römer 6, Vers 11. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Also er will damit deutlich machen, versucht jetzt nicht, weil das Opfer ja schließlich gebracht worden ist, so wie im alten Bund, versucht nicht, dass ihr es besser machen könnt, vielleicht. Und wenn es nun nicht geklappt hat, gut, das Opfer ist ja gebracht worden, sondern entscheidet euch jetzt aktiv mit und für Gott zu leben. Das ist die Absonderung. Nicht nur selber besser machen und sagen, na, der Herr ist ja für mich gestorben, ist ja alles wunderbar. Nein, ich will jetzt mit Gott leben, jeden Tag. Das sagt der Paulus hier und das ist auch das, was mit dem Hebräerbrief übereinkommt. Geht raus aus dem Lager und bekennt euch zu der Schmach, die Christus für euch getragen hat und nehmt das neue Leben, was durch dieses Opfer entstanden ist, an, aktiv und lebt jetzt Gott in Christus. Also das Herausgehen aus dem alten Leben, aus dem Lager des Weltgeistes, heißt Absonderung, Absonderung. Hier bedeutet also Absonderung ein Zweifaches, einmal von allem, was den Sinn und die Gedanken, die gegen Gott waren, entsprach, und absondern hin zu Gott. Also einmal absondern weg von dem Alten, was gegen Gott ist, und absondern hin zu Gott selbst. Nicht mehr, hatten wir gelesen, auf falsche Heilslehren hören, sondern das Absolute absolut nehmen. Mit einem Opfer hat Christus uns vollendet in Ewigkeit. Paulus schrieb ja auch an die Korinther und erinnerte sie daran. Im Grunde genommen ist es ja immer das Gleiche, worauf gefußt wird. Auch in 2. Korinther 6 sprach er ja, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das könnte genauso heißen, geht hinaus aus dem Lager und bekennt euch zu dem Opfer eures Heilandes und nehmt das neue Leben an. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat denn die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Hier ist was ganz Neues. Und das, wenn ihr jetzt mal in die jüdische Gemeinde gehen würdet, dann würdet ihr ja auch lesen, gerade zu Rosh Hashanah, was ja demnächst stattfindet, das Neujahrsfest, dass man sich wünscht, möge dein Name eingeschrieben sein im Buch des Lebens. Also mit anderen Worten so, dass du auch besser im neuen Lebensjahr, im neuen Jahresjahr leben kannst. Ja? Oder die 10 Bußtage, die dann kommen, wo man einfach die Sünden bekennt und in der Hoffnung, dass man jetzt vor Gott stehen kann und dass man einseitig bleibt. Das tun sie. Natürlich klappt das nicht ohne Jesus Christus und ohne den Heiligen Geist. Klappt das nicht, ja? Aber das Verlangen ist da. Und Paulus sagt, ja, das müsst, diese Scheidung müsst ihr tatsächlich zulassen. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn Licht und Finsternis, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit haben nichts miteinander zu schaffen, so wie Christus mit dem Teufel nichts zu tun hat. Das passt nicht zusammen. Da gibt es überhaupt keine Spur, die in irgendeiner Weise kompatibel sein könnte mit beidem zusammen. Das ist getrennt. Deswegen geht hinaus aus dem Lager. Wir erinnern uns an Hebräer 11, das ganze Glaubenskapitel. Warum wird hier Bezug genommen auf diese Glaubensväter? Das wussten doch die Hebräer eigentlich schon. Die kannten doch Abraham. Die kannten doch die Geschichte von Noah. Die kannten doch auch, was danach alles kam und die Propheten. Aber wir merken, sie mussten erinnert werden, dass es um die Einseitigkeit mit Gott geht. Israel hat die Absonderung verlassen. Und dadurch mussten sie in die Gefangenschaft kommen und später sogar unter alle Nationen zerstreut werden. Und das wird jetzt hier auf die Gemeinde gemünzt. Das soll der Gemeinde nicht passieren. Denn wenn die Gemeinde die Absonderung zu Christus verlässt, wird sie untauglich zum Zeugendienst und wiederum in die Welt hinein gestreut und kann nichts ausrichten, sondern verfällt dem Sog dieser Welt. Das heißt, die Christen fangen wieder an, sich zu fürchten. Ja, sie fangen sich an zu fürchten. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht mehr in der Absonderung geblieben sind. Wenn sie in der Absonderung bleiben, brauchen sie sich nicht fürchten. So hat es Gott auch dem Volk gesagt, wenn ihr in der Absonderung bleibt, dann werdet ihr Segen haben, überbitten und verstehen. Die Feinde werden euch nicht überwältigen, sondern sie müssen außen bleiben. Ne? Und so ist das also auch im geistlichen Leben. Zieht nicht am fremden Joch. Also noch zusammenfassend, als bluterkaufte Gemeinde sollen wir uns nicht den früheren Wünschen vor unserer Wiedergeburt und Lüsten überlassen, sondern auf der Seite Jesu allein stehen, in der Heiligung und somit in einem fruchtbringenden Leben, dass andere Menschen dadurch das Heil in Jesus, in diesem einen Opferlamm erkennen können. Petrus kannte ja auch sein eigenes Leben und wir lesen ja auch die Seiten, die nicht so gut waren von Petrus, aber er hat daraus gelernt. Durch den Heiligen Geist hat er gemerkt, ja, ich muss auch einseitig leben und das will ich meinen Glaubensgeschwistern mitteilen. In 1. Petrus 1, 13 und weitere sagt er, begürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, ganz auf dieses Opfer, die euch angeboten wird, die Gnade, durch die Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder stellt euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. Also hier macht er auch genau diese Scheidung. Ja? Bleibt jetzt im Gehorsam bei eurem Herrn. Denn es steht ja geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Christus hat uns geheiligt, dass wir in den Himmel passen und jetzt soll der Vollzug auch im äußeren Leben stattfinden, damit wir besser gebraucht werden können. Wir sollen lieber die äußere Schmach in Kauf nehmen, wie wir es ja auch lesen von den Aposteln am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 5, 41, 42. Sie wurden ja von dem Hohen Rat geschmäht und von den Pharisäern und sogar geschlagen. Und dann heißt es, sie gingen fröhlich von dem Angesicht. Das heißt, sie waren froh, dass sie um Christi willen Schmach leiden konnten. Das war ihnen plötzlich eine Freude. Und das kommt mit denen überein, geht hinaus aus dem Lager und tragt die Schmach mit. Lasst euch lieber schlagen. Lasst euch lieber ausgrenzen. Und Jesus sagte nicht umsonst, die Ausgrenzung passiert mitten unter der Freundschaft und in der Familie. Das kann passieren. Plötzlich wollen die nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du Christ bist. Ja, das ist ja kein Einzelfall. Das haben wir als Zeugnis sehr oft schon gehört. Der Freundeskreis spaltet sich ab, der will nichts mehr mit uns zu tun haben, weil wir einseitig bei Jesus sind. Und manche Familienmitglieder wollen das auch nicht. Aber da sollen wir froh sein. Denn die letzte Erinnerung in diesem Abschnitt ist, denkt daran, ihr habt doch hier keine bleibende Stadt. Hier ist nicht mehr euer Zuhause. Euer Zuhause ist im Himmel. Und das soll eure Freude sein. Johannes schrieb das ja auch in seinem ersten Brief und sagt, wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Wir wissen noch nicht, wie das praktisch nachher aussieht, aber eins wissen wir werden im Himmel sein und wir werden unseren Heiland sehen. Wir sind Gottes Kinder und in dieser Freude bleiben wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir, die himmlische, und da wollen wir hin. Und deswegen brauchen wir uns, ich sag's mal mit meinen Worten, nicht der Welt anbiedern, dass sie mit uns freundlich sein muss, wenn wir bei Jesus sind. Nein, wenn sie uns nicht wollen, weil wir bei Jesus sind, nehmen wir das in Kauf, denn wir sind ja hier nicht zu Hause. Wir möchten sie gewinnen für Christus, aber wenn sie uns ablehnen, dann nehmen wir das in Kauf. Und wenn sie uns schmähen, nehmen wir das auch in Kauf. Und denkt einfach an die Christen in Afrika, ja, die da verfolgt werden. Wenn wir die Zeugnisse hören könnten, würden wir wahrscheinlich sehr beschämt sein, wie sie mitten im Leid beten und Gott preisen und die Feinde segnen. Das hatten wir schon aus den Berichten damals der Gläubigen aus der Sowjetunion gehört. Sie wurden oft geschlagen und währenddessen beteten sie für den Schläger. Das ist eine Kraft. Da sagen wir, das ist menschlich nicht möglich. Das ist nicht möglich, aber das ist die Gotteskraft. Die Kraft aus der Absonderung, für die Feinde beten zu können, während man selber am Boden liegt, körperlich gesehen. Ja? Geht hinaus aus dem Lager und tragt mit die Schmach Christi und somit aber auch das neue Leben, lebt darin und bleibt darin. So heißt es ja auch in einem Refrain, wir wollen Jesu Königsboten sein, des Herrn Jesus Christ, der frohen Botschaft heller Schein, uns Weg und Auftrag ist. Soweit zu diesem Thema, geht aus dem Lager, bleibt in der Absonderung, damit euch der Herr gebrauchen kann. Das soll auch uns gesagt werden.